Abschnitt 13 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. In der Oase. Teil 6. Also, wenn Sheba Big nicht auf meinen Vorschlag eingehen will, bin ich Mann genug, dies in der Weise in die Öffentlichkeit zu bringen, dass in jedem Indianerzelt und an jedem Lagerfeuer davon gesprochen wird. Was dann die Folge ist, könnt ihr euch denken. Ja, er hat Old Shatterhand die Freundschaft und die Treue gebrochen. Er, der junge Innsman, dem erfahrenen und berühmten Westläufer, dem das Leben rettete und sein Vertrauen schenkte. Weiter. Es wird kein Weißer und auch kein Roter mit ihm das Kalumet mehr rauchen. Das ist ganz gewiss. Darum wird er, wenn nicht aus Freundschaft und Treue, so doch aus Klugheit auf den Kampf mit uns verzichten. Davon bin ich vollständig überzeugt. Ihr nicht auch, Mr. Cutter? Val will es zugeben. Meine Hoffnung scheint also ganz zu schanden zu werden. Doch nein, Sir, eine bleibt mir doch. Welche? Die, dass es uns nicht gelingt, die Medizinen in unseren Besitz zu bekommen. Auch da muss ich euch enttäuschen. Ich bekomme sie. Sir, seid nicht so zuversichtlich. Man kann nie wissen, was geschieht und welche Hindernisse eintreten. Hier gibt es keine Hindernisse. Ich kenne die Lage. Es ist nur ein Fall möglich, in welchem ich auf die Medizinen allerdings verzichten müsste, mein sehr, sehr werter Herr Cutter. Warum betont ihr da meinen Namen so? Weil ihr es seid, um den es sich handelt. Wieso? Ihr müsstet wieder so eine Eigenmächtigkeit begehen wie gestern. Da könnte es fehlschlagen, sonst aber nicht. Da kann ich euch beruhigen. Ich werde mich ganz genauso verhalten, wie ihr es mir vorschreibt. Wirklich? Ich frage noch einmal. Wirklich? Ja, es kann mir nicht einfallen, mich noch einmal vor allen Kameraden so bekanzelrednern zu lassen wie gestern. Tis clear. So bin ich zufriedengestellt und meiner Sache sicher. Well, aber wisst ihr, ihr seid ein so äußerst umsichtiger und pfiffiger Westmann und habt doch an einen Punkt nicht gedacht, der von größter Wichtigkeit ist. Ihr jedenfalls auch nicht, sonst hättet ihr gewiss davon gesprochen. Er ist mir allerdings erst in diesem Augenblicke eingefallen. Was ist es? Das Pferd. Welches Pferd? Welches euer Nigger, wollte sagen Neger, reiten soll. Er kann doch nicht laufen, während wir reiten. Und ihr denkt, dass ich das vergessen habe? Yes. Dann wäre ich allerdings nicht wert, ein Westmann genannt zu werden. Also doch? Ja. Wir hätten doch eins mitnehmen sollen. Nein, wir hatten keins, welches den schnellen Ritt hierher und wieder zurück ausgehalten hätte. Wir nehmen eins von hier. Von den Roten? Selbstverständlich. Oder gibt es hier einen Tattersall, wo man sich Pferde leihen kann? Ihr werdet spitz, Mr. Shatterhand. Also ein Pferd stehlen, Es ist dunkel, wenn wir nun eins erwischen, welches nichts taugt und nicht mit unseren Pferden fortkommt. Keine Sorge, ich habe schon eins ausgewählt. Ah, wirklich? Ja, es war eins abseits angepflockt, in der Nähe des Häuptlingszeltes, also wahrscheinlich Wupperumugi gehörig. Ein sehr schönes, wertvolles Tier, welches er nicht mitgenommen hat, um es beim Kampfe keiner Verwundung oder gar dem Tode auszusetzen. Das nehmen wir. Wird es der Neger reiten können? Ich reite es. Er setzt sich auf das meinige. Well, so habe ich nur noch ein Bedenken. Immer noch etwas. Ja, das letzte. Man kann bei solchen Gelegenheiten nicht vorsichtig genug sein. Es ist da alles zu bedenken. Gesetzt auch, ihr schlagt die Wächter nieder. Wir holen Bob heraus und bekommen die Medizinen. Das alles, ohne dass es jemand merkt. Das Pferd aber wird Lärm machen. Ich kenne das. Ich auch. Es hat noch keinen Weißen getragen und wird euch nicht aufsteigen lassen. Es muss. Und wenn ihr oben sitzt, wird es euch nicht gehorchen. Es muss. Oho, seid ihr eurer Sache wirklich so sicher? Ja. All devils. Dann seid ihr ein Reiter, mit dem sich nur noch ein einziger vergleichen kann. Wer? Das ist, nehmt es mir nicht übel, aber das ist der alte Wabbel. Ah, ihr selbst also«, lachte ich. »Ja, ich selbst. Das klingt stark, nicht wahr? Ist aber so. Wisst ihr, wie man mich zu nennen pflegt?« »Den König der Cowboys.« »Wisst ihr auch, was das zu bedeuten hat? Dass es kein Pferd gibt, welches nicht genau so muss, wie ich will. Könnt ihr das auch von euch sagen?« »Was helfen Worte und Prahlereien?« »Well, ihr habt recht. Die Tat ist der Mann. Ich habe davon gehört und es auch gesehen, dass ihr ein guter Reiter seid. Aber es gehört doch...« »Gesehen?« »Gesehen habt ihr noch nichts«, fiel ich ihm in die Rede. »Nichts? Ich dächte doch, ich hätte in den letzten Tagen genug Gelegenheit dazu gehabt.« »Da ritt ich mein eigenes Pferd. Heut wird es anders.« »So, so. Da will ich nur hoffen, dass ihr uns nicht in Grund und Boden reitet. Habt keine Sorge, wenn ich aufsteige, seid ihr gar nicht mehr da.« »Nicht? Wo denn?« »Es gibt nur zwei erwachsene Krieger im Lager, und die werde ich betäuben. Aber sie können inzwischen wieder aufwachen, und weil es mit dem Pferde nicht ohne Lärm abgeht, wird das ganze Lager in Alarm versetzt werden. Man wird zu Pferde steigen, uns zu verfolgen, auch die jüngeren Burschen. Und wenn wir uns vor solchen Verfolgern auch nicht fürchten, so kann doch die dümmste Kugel den klügsten Menschen treffen. Daher halte ich es für geraten, uns nicht hier aufzuhalten, sondern nach vollbrachter Tat augenblicklich fortzureiten.« »Dieser Meinung bin ich auch.« »Wir machen es also folgendermaßen. Wenn wir den Neger und die Medizinen haben, so macht ihr euch schnell aus dem Tale heraus. Ihr, Mr. Cutter, führt Bob, und Mr. Shorehand trägt die Medizinen. Hier angekommen, steigt ihr auf und reitet weiter.« »Bob auf eurem Pferde?« »Ja.« »Wird es ihn in den Sattel lassen? Ich weiß, dass der Rappe keinen Fremden trägt, wenn ihr nicht wollt.« »Bob und der Rappe kennen sich von früher her.« »Schön. Aber ihr?« »Ich warte so lange, bis ich denke, dass ihr in Sicherheit seid. Dann steige ich auf und komme nach.« »Heavens! Ich warne euch noch einmal. Denkt euch doch nur in die Situation. Ihr seid mitten in einem feindlichen Indianerlager. Ihr wollt ein Pferd besteigen, welches euch nicht hinauflässt, und seid ihr mit Lebensgefahr hinaufgekommen, so bockt und wabbelt es, um euch wieder abzuwerfen. Diese Zeit, die das kostet, und dieser Skandal, der dabei entsteht. Die Roten wachen auf und kommen in Scharen herbei. Junge Kerls zwar nur, aber bewaffnet. Ihr werdet vom Pferde geschossen, weil es nicht von der Stelle zu bringen ist.« »Ich wiederhole, es muss.« »Well, es muss also, und es wird also. Aber wie? Es springt kreuz und quer, es gerät unter die anderen Pferde, die einen Heidenlärm vollführen und um sich schlagen und beißen. Es rennt gegen die Zelte, es läuft nicht vorwärts, sondern seitwärts den Berg hinan. Es kollert wieder herunter und bricht sich in euch den Hals. Es...« macht ein Ende, Sir«, fiel ich ihm in die Lamentation. »Ich gebe euch mein Wort, dass von allem, was ihr jetzt so reizend geschildert habt, nichts, gar nichts geschehen wird.« »Schön, ihr wollt es nicht anders, aber ich sehe das Unheil kommen. Glücklicherweise habe ich meinen Hals nicht unter eurem Kopfe, und wenn es euch glückt, nur mit einigen Rippen und Beinbrüchen und etlichen Verrenkungen davon zu kommen, so will ich es loben. Wem nicht zu raten ist, dem soll man nicht helfen, weil ihm nicht geholfen werden kann. 'Tis clear. Ich brauche keine Hilfe und bitte, sobald ihr fort seid, nur um das eine, dass ihr ganz genau denselben Weg reitet, auf den wir gekommen sind, damit ich euch nicht verfehle.« Da meinte Old Shorehand in seinem so ruhigen und bestimmten Tone: »Ist Old Wubble so besorgt um euch, so bin ich es umso weniger, Mr. Shatterhand. Die Sache ist gefährlich, höchst gefährlich. Aber ich weiß, dass ihr nichts unternehmt, wovon ihr nicht überzeugt seid, dass ihr es ausführen könnt. Es wird also klappen. Doch möchte ich, wenn ihr nichts dagegen habt, euch einen Vorschlag machen.« »Ich werde euch dankbar dafür sein, statt etwas dagegen zu haben.« »Wie lange ist das Tal von einem Ende bis zum anderen?« »Eine halbe Wegsstunde.« »Und von hier bis zum Anfang?« »Eine kleine Viertelstunde.« »Die Pferde befinden sich wahrscheinlich ganz hinten?« »Ja.« »Das gibt beinahe 3/4 Stunden zu laufen, wenn wir fertig sind. Ist das nicht so weit?« »Hm, wir könnten den Weg abkürzen, wenn wir die Pferde bis zum Eingange des Tales mitnehmen.« »Das ist es, was ich euch vorschlagen wollte.« »Danke, Sir. Bin einverstanden.« »Es wird schon über 10 Uhr sein. Die Roten gehen zeitig schlafen. zumal wenn die erwachsenen Männer nicht da sind. Denkt ihr, dass wir aufbrechen können? Es wird die rechte Zeit sein, da wir nun einmal nicht bis nach Mitternacht warten können. So wollen wir. Wir warfen die Gewehre über, nahmen die Pferde an den Zügeln und gingen. Als wir das Tal erreichten, schlich ich eine Strecke hinein, um zu sehen, ob wir es wagen könnten, die Pferde allein zu lassen. Es befand sich kein Mensch hier und hinten war kein Feuer zu sehen. Die Roten schliefen. Wir banden also die Pferde an und begannen dann das Unternehmen, dessen für mich wahrscheinlichen Ausgang Old Wubble mir in so tragischer Weise geschildert hatte. Die Sterne lieferten uns grad so viel Licht, wie wir brauchten, nicht weniger und nicht mehr. Wir hielten uns an den linken Rand der Talsohle, den ich auf meiner Rekognoszierung von der rechten Höhe überblickt hatte. Ich kannte ihn also besser als den gegenüberliegenden. Das führte uns so weit an den Zelten vorüber, dass wir von dort, wenn ja jemand noch wach und im Freien sein sollte, nicht gesehen werden konnten. Als wir sie passiert hatten, legten wir uns nieder, um nun rechts hinüber nach dem letzten zu kriechen, in welchem Bob steckte. Dieses Kriechen wurde uns dadurch erschwert, dass wir die Gewehre mit hatten. Es wäre doch zu gewagt gewesen, sie bei den Pferden zu lassen, und hier konnten wir leicht in die Lage kommen, sie zu unserer Verteidigung zu gebrauchen. Old Shorehand kroch voran. Ich hatte ihm das Zelt gezeigt und ließ ihn gewähren. Er schien es als Ehrensache aufzufassen, der Erste zu sein, und von ihm war kein Fehler zu besorgen. In der Nähe des Zeltes angekommen, wartete er, bis ich ihn erreicht hatte, und flüsterte mir zu. »Seht ihr die beiden Wächter, Sir? Da liegen sie vor dem Eingange und schlafen. Soll ich helfen? Ich denke aber, dass eure Faust geübter ist als die meinige. Überlasst sie mir. Ihr werdet zwei dumpfe Schläge hören, dann kommt ihr nach.« Ich schob mich leise, leise hin. Sie regten sich nicht, sie schliefen wirklich. Es war so viel Zwischenraum zwischen ihnen, dass ich mir das zunutze machte. Als ich mich dann aufrichtete, lag der eine Griff bequem rechts und der andere links von mir. Ich nahm den ersten beim Halse und gab ihn dem Hieb an die Schläfe. Es ging ein kurzes Zittern durch seinen Körper, dann streckte er sich und blieb lautlos liegen. Er war abgefertigt. Grad so erging es auch dem zweiten. Dann kam Old Shorehand und nach ihm Cutter. »Setzt euch her, jeder zu einem von ihnen«, flüsterte ich. »Sorgt dafür, dass sie uns nicht schaden können, bis ich wiederkomme.« »Sie sind ja betäubt«, meinte Old Wubble. »Aber wie lange? Ich kenne ihre Schädel nicht und könnte zu leicht geschlagen haben. Wenn einer erwacht, bedrohte ihn mit dem Messer.« Ich hob den Türvorhang auf und kroch in das Zelt. Es war das laute, ruhige Atmen eines Schläfers zu hören. »Bob«, versuchte ich, ihn zu wecken. Er hörte es nicht. Ich nahm eines seiner Beine und schüttelte es. »Bob!« Da bewegte er sich. »Bob, bist du es?« »Was, wer, wo?« antwortete er schlaftrunken. »Sei munter und vernünftig und höre, was ich dir sage.« »Bist du allein, Bob?« »Ja, Bob sei da, ganz allein. Wir kommen jetzt zu Massa Bob. Wir sprechen mit ihm.« Der gute Neger hatte nämlich die Eigenschaft, sich selbst Massa zu nennen, während er zu jedem, den er über sich stehen schätzte, Massa sagte. »Ich will es dir sagen, wenn du leise, ganz leise redest. Ich komme, um dich zu befreien.« »Oh, oh, oh, Bob befreien, Massa Bob sollen frei sein, ganz wieder frei?« »Ja, ganz frei. Wer sei das, der Massa Bob frei machen?« »Du wirst dich freuen, sehr freuen, wenn du hörst, wer ich bin. Aber du darfst nicht vor Freude laut werden.« »Bob werden leise sprechen, ganz leise. So leise, dass gar niemand kann hören.« »Gut, rate einmal.« »Bob nicht hören Stimme. Sein Massa Bloody Fox? Nein.« »Dann nur können sein Massa Shatterhand.« »Ja, der bin ich.« »Oh, oh, oh, oh«, stöhnte er entzückt, wobei ich seine Zähne knirschen hörte. Er biss sie zusammen, um nicht vor Entzücken laut zu schreien. Dafür aber strampelte er so mit den zusammengebundenen Füßen, dass ich zur Seite weichen musste, um nicht einen Stoß zu bekommen, der einem Ochsen Ehre gemacht hätte. Denn Bob war ein außerordentlich kräftiger Kerl, vor dessen Stößen und Hieben man sich in Acht zu nehmen hatte. »Also still! Deine Freude kannst du äußern, wenn wir glücklich von hier fort sind. Deine Füße sind gebunden. Wo bist du sonst noch gefesselt?« Hände hüben und drüben an Zeltpfahl gebunden und um Leib einen Riemen, der tief in Erde gepflockt. Wie hat man dich behandelt? Mit sehr großer Kraft, viel Hiebe bekommen. Wie stand es mit dem Essen? Bob haben stets Hunger. Das wird anders werden. Halte still, ich werde dich losmachen. Die Riemen können wir draußen brauchen. Seien noch viel mehr Riemen da, hängen oben an Pfahl. Gut, die sollen deine Wächter fühlen. Ich habe den Rappen mit, den wirst du reiten. Du wirst doch noch mit ihm auskommen? Rappen hat Tatitla? Oh, Bob und Rappen seien sehr gut Freund. Reiten gut aufeinander, kommen nicht auseinander. Schön. Jetzt wollen wir schnell machen und nicht mehr reden. Später wirst du mir erzählen, wie du in die Gefangenschaft geraten bist. Als ich ihn losgebunden hatte, stand er auf, reckte und streckte die Glieder und stöhnte vor Freude. Wo sind die Riemen, von denen du sprachst? Gib sie mir. Er langte sie mir herab und dann verließen wir das Zelt. Er erkannte meine beiden Gefährten gleich als Weiße, die zu mir gehören mussten. Als er die beiden Wächter liegen sah, sagte er, »Das seien rote Insmen-Hunde, die immerfort schlagen und treten mit Füßen Massa Bob. Massa Shatterhand sie wohl schlagen mit Faust an Schädel?« »Ja, jetzt werden wir sie binden.« »Oh, oh, Massa erlauben, dass Bob sie binden. Riemen müssen gehen durch Fleisch bis auf Knochen.« Er fesselte sie, und zwar so, dass sie vor Schmerzen erwachten. Wir rissen ihnen einige Fetzen von den Indianerhemden und stopften sie ihnen als Knebel in den Mund, dass sie nicht laut werden konnten. Dann schleiften wir sie in das Innere des Zeltes und banden sie so fest an, dass sie von selbst gewiss nicht loskommen konnten. Dieser Teil unserer Aufgabe war glücklich gelöst. Nun galt es den Medizinen. Bob und Old Rubble mussten warten, und ich schlich mich mit Old Shorehead nach dem Zelte des Häuptlings. Dort regte sich kein Hauch und kein Mensch, und es wurde uns leicht, die Stangen geräuschlos aus der Erde zu drehen. Als wir zu den zwei Genannten zurückgekehrt waren, knüpften wir die Medizinen von den Stangen los und banden sie mit einem Riemen zusammen. »Fertig, wenigstens wir«, sagte nun Old Wubble. »Nun aber kommt das Schwierigste für euch, Mr. Shatterhand. Es ist mir wirklich bange. Habt ihr weit von hier zum Pferde?« »Nein, es liegt jenseits des Häuptlingszeltes im Grase, wie ich sah, als wir die Stangen holten.« »Wollen wir einmal hin?« »Ihr möchtet versuchen, wie es sich verhält.« »Yes.« »So kommt. Ihr sollt den Willen haben, denn es kann uns nun kaum etwas geschehen, aber nicht zu nahe hinan, sonst wird es zu laut.« Wir schlichen uns lautlos hin. Wir hatten wohl noch 20 Schritte zu tun, so hob es den Kopf und schnaubte. Wieder 3 Schritte, da sprang es auf, zerrte am Lasso und arbeitete mit den Beinen. »Kommt wieder fort«, sagte ich, »es fängt sonst gar an zu wiehern. Das Tier hat gute Schule.« »Der Teufel hole die Schule, wenn man dabei, falls man ein Weißer ist, den Hals und die Knochen bricht. Wollt ihr es wirklich noch mit dieser Bestie versuchen?« »Ja.« »In dieser Dunkelheit.« »Soll ich etwa hier warten, bis es Tag geworden ist?« »Macht keinen Witz. Die Sache ist sehr ernst. Es wird mir wirklich Himmelangst um euch. Ich gebe euch den guten Rat, euch doch lieber...« Er hätte mir wirklich den jedenfalls ganz unnützen guten Rat gegeben, wenn er nicht von Old Shorehand unterbrochen worden wäre. »Keine Redensarten, Sir. Wir müssen fort. Nehmt Bob da bei der Hand, um ihn zu führen. Ich habe die Medizinen zu tragen. Vorwärts jetzt!« »Meinetwegen. Ich gehe ja schon und will den Neger führen, aber neugierig bin ich, wie das enden wird. Ich wasche meine Hände in Unschuld, weil man sie hier in nichts weiter waschen kann. 'Tis clear.« Sie verschwanden im Dunkel der Nacht, und ich konnte nun an den Hauptteil meiner Aufgabe gehen. Denn die Entführung des Pferdes war allerdings weit schwieriger als die Befreiung des Negers und die uns so leicht gewordene Entwendung der Medizinen des Häuptlings. Es fiel mir natürlich gar nicht ein, mich in der Weise, wie Old Bubble es sich dachte, in den Besitz des Pferdes zu setzen. Das wäre unter den gegenwärtigen Verhältnissen und zumal bei Nacht mit großer Lebensgefahr für mich verbunden gewesen. Das edle Pferd war indianisch geschult, vielleicht sogar dressiert. Es scheute vor jedem Weißen, und wenn ich auch gar nicht daran zweifelte, dass es mir gelingen werde, durch einen kühnen Sprung auf seinen Rücken zu kommen, so doch erst nach langer und energischer Gegenwehr des Tieres, welche jedenfalls mit Stampfen, Schnauben, Wiehern ausschlagen, also mit großem Lärm verbunden war. Und hatte ich das fertiggebracht, so gab es weder Sattel noch Zaum, sogar nicht einmal einen einfachen Kopfriemen, denn das Pferd war an einem Lasso an die Erde gepflockt, dessen anderes Ende man ihm einfach um den Hals gebunden hatte. Ich war also einzig und allein nur auf den Schenkeldruck angewiesen. Das Tier ging unbedingt erst mit mir durch, und ich konnte es erst nach und nach in meine Gewalt bekommen. Dabei aber musste allerdings das in Erfüllung gehen, was Old Wubble befürchtete. Es rannte mit mir unter die anderen Pferde und gegen die Zelte. Es schoss mit mir regellos hin und her, den Berg hinauf und wieder herunter. Es kam zum Stürzen, und ich konnte dabei Hals und Beine brechen, wie man sich auszudrücken pflegt. Nein, die Sache musste anders angefangen werden. Glücklicherweise wusste ich ganz genau, wie man so ein indianisches Pferd zu behandeln hat. Ich hatte das bei Winnetou gelernt. Es durfte mich nicht für einen Weißen, sondern es musste mich für einen Indianer halten, worauf ich ihm die Augen zu verbinden hatte. Als ich bei der Wahnsinnigen oben auf der Höhe gewesen war, hatte ich gesehen, dass am diesseitigen Talrande eine Menge wilde Muckbartpflanzen standen und sogleich daran gedacht, den Duft dieser Gewächse zu benutzen, um das Pferd zu täuschen. Dem scharfsinnigen Westmanne muss eben alles dienlich sein. Sein Leben kann unter Umständen am Dasein eines kleinen Pflänzchens hängen. Sodann hatte ich vorhin einige Decken vor dem Häuptlingszelte bemerkt, welche die Frau, wahrscheinlich eines Reinigungszweckes wegen, dort im Grase ausgebreitet hatte. Lange, breite Decken, in die man den ganzen Körper hüllt, wenn es sehr kalt ist oder regnet. Das kam mir auch gut zustatten. Mehr brauchte ich nicht. Ich ging also zunächst zu den Mugwort-Pflanzen, legte mich hinein und wälzte mich tüchtig in denselben hin und her, worauf ich mir mit den sehr kräftig riechenden Spitzen die Hände und das Gesicht einrieb. Nun konnte das Pferd nicht durch den Geruch unterscheiden, dass ich ein Weißer war. Hierauf schlich ich mich dorthin, wo die Decken lagen, und schnitt mir von der einen Streifen ab, mit welchem ich dem Tiere die Augen verbinden konnte. In die andere wickelte ich mich genau so ein, wie es die Indianer tun. Vorher nahm ich den Hut ab und knöpfte ihn unter dem Jagdrocke fest, weil er das Pferd misstrauisch machen konnte. Dann ging ich langsam, sehr langsam, auf das Tier zu. Es hatte sich wieder niedergelegt, wendete mir den Kopf neugierig zu, sog die Luft prüfend in die Nüstern und blieb liegen. Es hielt mich für einen Roten. Damit hatte ich schon halb gewonnen. »Omi Enoch, Omi Enoch, sei gut, sei gut«, sagte ich in der Mundart der Comanchen leise und liebkosend, indem ich mich niederbückte und es streichelte. Es ließ sich diese Zärtlichkeit gefallen, und ich fuhr mit derselben fort, bis ich annehmen durfte, dass meine Gefährten bei unseren Pferden angekommen seien. Da pflockte ich den Lasso los und schnitt ihn in mehrere Stücke, aus denen ich eine Art Kopfgestell zusammenknotete, welches sich das Pferd ruhig anlegen ließ. Zwei längere Stücke band ich als Zügel rechts und links an den Nasenriemen und war dann mit den Vorbereitungen fertig. Hierauf stellte ich mich mit ausgespreizten Beinen über den Leib des Pferdes und forderte es auf. »Naber, Naber, steh auf, steh auf!« Es gehorchte augenblicklich. Ich saß oben und lenkte es einige Male versuchsweise hin und her. Es ließ sich willig lenken, ohne dass sich der Schenkel dazu bedurfte. Ich hatte gewonnen, wenigstens einstweilen, denn später war, wenn es mich als Weißen erkannte, jedenfalls ein Kampf zu erwarten. Um aus der Nähe der Zelte zu kommen, ritt ich hinüber nach dem Rande des Tales und an demselben hin, bis ich das Lager hinter mir hatte. Da ließ ich das Tier traben, bis ich zu der Stelle kam, wo wir unsere Pferde gelassen hatten. Sie waren fort. Nun stieß ich einen schrillen Schrei aus, mit welchem die Roten ihre Pferde in Galopp setzen. Es gehorchte auch dieses Mal, und wir flogen zunächst ein Stück am Bache hin und dann rechts von demselben ab in die offene Prärie hinaus. Das Pferd war ausgezeichnet. Ich bemerkte nach einem halbstündigen Galoppe noch nicht das geringste Zeichen der Anstrengung. Der Atem ging unhörbar. Da hörte ich vor mir einen langgezogenen Schrei. Das war einer von meinen Gefährten, welche wissen wollten, ob ich käme. Sie waren in Sorge um mich. Ich antwortete durch einen gleichen Schrei, und da sie hierauf halten blieben, um auf mich zu warten, hatte ich sie schnell eingeholt. »All Devils, ein Roter«, rief Old Wubble aus, als er mich erblickte. »Der verfolgt Old Shatterhand und hat ihn verloren. Machen wir ihn kalt!« Ich sah, dass er das Gewehr vom Rücken riss und warnte ihn. »Nicht schießen, Sir! Ich möchte gern noch einige Zeit leben bleiben.« »Zauns, das ist ja Old Shatterhands Stimme.« »Natürlich, meine eigene. Eine andere habe ich nicht.« »Er ist's, wahrhaftig, er ist's. Aber, Sir, seht ihr, dass ich ganz starr bin? Friert euch so? Unsinn! Starr vor Verwunderung bin ich. Worüber? Dass ihr so hübsch dahergeritten kommt, so einig mit dem Gaule, als ob ihr schon 1000 Säcke Hafer miteinander gefressen hättet. Das ist doch nicht das Pferd, welches ihr stehlen wolltet, Sir. Es ist's, seht her. Hm, ja, bei meiner Seele, es ist's. Da ist ein Wunder geschehen, sonst hättet ihr es nicht so schnell bezwingen können. Es hat gar keinen Zwanges bedurft. Was? Nicht? Gar nicht? Nein, es hat mich ohne allen Widerstand hierher getragen. Unmöglich. Ich bin ein zu guter Kenner, als dass ihr mir so etwas weismachen könnt. Ich mache euch gar nichts weiß, gar nichts. Wenn ich es hätte zwingen müssen, würde es sich jetzt ganz anders verhalten und einen anderen Gang, ein anderes Aussehen haben. Es ist zu dunkel, es sehen zu können. Schwitzt, schäumt und geifert es nicht? Nichts von alledem. Unglaublich. Könnt ihr vielleicht hexen? Ich muss mich doch einmal selbst überzeugen. Er lenkte sein Pferd zu mir heran und streckte die Hand aus, das meinige anzufühlen. Es schnaubte scheu und stieg vorn hoch empor. »Lass das sein, Sir«, bat ich, »es kann die Weißen nicht leiden.« »Ihr seid doch auch einer.« »Ja, aber es hält mich für einen Roten.« »Ah, also darum die Maskerade mit der Decke.« »Ja.« »Wie pfiffig. Man kann doch wirklich noch viel, sehr viel von euch lernen.« »Aber der Geruch, der Geruch. Ein Indianer riecht doch wie... wie sage ich doch nur gleich? Er riecht nach Schmutz, nach Herberge, nach... Na, mit einem Worte, er riecht eben wild. Ein Weißer hat diese sonderbare Ausdünstung nicht.« »Der riecht wohl zivilisiert anstatt wild«, fragte ich lachend. »Ja, zivilisiert, so ist es. Wenn ihr euch auch maskiert habt, so musste das Pferd doch am Geruche merken, dass ihr kein Innsman seid.« »Ich habe eben den Geruch verändert.« »Unsinn.« »Ja, es gibt ein sehr probates Mittel, mit welchem man selbst so ein Pferd irre machen kann.« »Was ist das?« »Mein Geheimnis.« »Ihr wollt es nicht sagen?« »Nein, wenigstens jetzt nicht. Vielleicht teile ich es euch später einmal mit. Wer ein wenig nachdenkt, der findet es auch, ohne dass man es ihm sagt.« »So, habt ihr es auch nur durch euer Nachdenken?« »Niemand hat es mir gesagt. Ich bin selbst darauf gekommen. Es ist meine eigene Erfindung.« »So habt ihr es vorhin erst erfunden?« »Nein, schon längst. Es ist heute nicht das erste Mal, dass ich ein Indianerpferd damit täusche. In einigen Stunden ist dieser Geruch verschwunden, und wenn ich dann die Decke ablege und den Hut aufsetze, wird der Gaul die Täuschung erkennen und sich wehren. Dann wird es bei Tage und in der offenen Prärie den Kampf geben, den ich jetzt umgangen habe, weil ich allerdings das Leben riskiert hätte. Well, ich muss euch glauben, bin aber wirklich begierig zu sehen, wie ihr das Pferd bewältigen werdet.« »Sehr leicht. Nur Raum brauche ich dazu. Nur Raum, und den habe ich dann im höchsten Maße. Jetzt aber wollen wir nicht reden, sondern reiten, dass wir die Gegend des Kaam Kulano möglichst bald hinter uns legen. Lasst mich voran, dass mein Pferd nicht durch euch scheu gemacht wird.« Um an ihre Spitze zu kommen, ritt ich an ihnen vorüber. Dabei sagte Bob: »Warum Massa Shatterhand nicht mit seinem Massa Bob reden? Massa Bob will sagen Dank.« »Ist nicht nötig, lieber Bob.« »Und will erzählen, wie rote Innsmen nehmen Massa Bob gefangen.« »Später. Jetzt haben wir keine Zeit dazu. Die Hauptsache ist, dass du mit meinem Rappen gut auskommst.« »Oh, oh, oh!« Rappe sei ein sehr gutes Pferd und Bob sei ein sehr vortrefflicher Reiter. Beide einander gut kennen und fahren wie Blitz über Prärie dahin. Ja, der gute Bob ritt jetzt bedeutend besser als damals, wo er zum ersten Mal im Sattel saß. Obgleich er sich mit den Händen krampfhaft an dem Halse und der Mähne des Pferdes festgehalten hatte, war er doch stets immer weiter nach hinten gerutscht und endlich am Schwanze heruntergeglitten. Das hatte ihm den Spitznamen Sliding Bob eingetragen, also der rutschende Bob. Später hatte er sich eingerichtet und war schließlich bei Bloody Fox in eine gute Schule gekommen. Jetzt ritt er so, dass er nicht hinter uns zurückblieb, was aber freilich mehr dem Pferde als dem Reiter zuzuschreiben war. Von dem Augenblicke an, an welchem ich das Hasental verlassen hatte, war für uns nichts mehr zu fürchten gewesen, denn bei der Güte unserer Pferde konnten wir nicht eingeholt werden. Und die etwaigen Verfolger wären junge Menschen gewesen, aus denen wir uns nicht viel gemacht hätten. Dennoch ritten wir mehrere Stunden lang ununterbrochen fort und hielten dann an, weil unser Ritt ein noch sehr weiter war. Wir hatten von da an, wo wir hielten, noch einen vollen Tagesritt bis zum Nagolete-Ziel, wo wir mit den Apachen zusammentreffen wollten. Wir pflockten unsere Pferde an, aber so lang an die Lassos, dass sie Platz zum Grasen hatten. Das meinige musste ich abseits befestigen, weil es nicht in der Nähe der anderen sein wollte. Es schlug und biss nach ihnen. Als wir uns dann zueinander gesetzt hatten, fragte Bob: »Nun haben Zeit, und nun dürfen Master Bob wohl erzählen, wie Insmen ihn gefangen nahmen?« »Ja, erzähle es«, antwortete ich, »denn er hätte uns doch keine Ruhe gelassen. Ich habe mich sehr darüber gewundert, dass Bloody Fox dich im Stiche gelassen hat.« »Haben Fox mich im Stiche lassen?« »Natürlich. Und Master Shatterhand sich darüber wundern?« »Sogar sehr. Master Bob sich nicht wundern.« »Das verstehst du nicht. Ihr seid auf die Jagd geritten?« »Ja, auf Jagd.« »Also beisammen gewesen.« »Beisammen«, nickte er. »Du wurdest gefangen und er entkam.« »Ja.« »So musste er den Roten nachfolgen und alles tun, um dich zu retten.« »Hat er das versucht?« »Nein.« »Das ist ein Beweis, dass er euch nicht gefolgt ist. Wie viele Rote waren es, die euch überfielen?« 10 und noch 10 und wieder noch einmal 10. Vielleicht auch mehr.« »Bob nicht haben gut zählen.« »Also ungefähr 30. Wie ich Bloody Fox kenne, ist er nicht der Mann, der sich scheut, hinter 30 Roten herzureiten. Er musste unbedingt zu erfahren suchen, was sie mit dir angefangen hatten oder doch tun wollten.« »Vielleicht haben Master Fox es doch tun.« »Nein. Er hat das Anschleichen gelernt, und wenn es ihm unmöglich war, dich zu befreien, so war er der Mann, der es fertig brachte, dir ein Zeichen zu geben.« »Hast du so etwas gesehen oder gehört?« »Master Bob nichts hören und nichts sehen.« »So hat er dich also im Stich gelassen, und das ist es, worüber ich mich wundere, falls er überhaupt gewusst hast, dass du in ihre Gefangenschaft geraten warest.« »Master Fox das vielleicht nicht wissen.« »Nicht? Hat er es nicht gesehen?« »Nein. Aber ihr waret ja beieinander. Er nicht bei Master Bob und ich nicht bei Master Fox, als Rote Insmen kamen.« »Oh, das ist etwas anderes. Ihr hattet euch also getrennt.« »Ja, wir waren daheim fort, weil nur noch wenig Fleisch haben. Mutter Sanna allein zu Hause bleiben und wir aus Llano Estacado heraus um Jagen und Fleisch holen. Wir lange kein Wild finden, bis weit, weit fort an Regenberg kommen.« »Ah, am Nagolete-Ziel seid ihr gewesen. Dahin wollen wir ja heut.« »Nagolete-Ziel, das sei richtig.« »Dort habt ihr gejagt?« »Ja, haben schießen 2 Bisons, geben Fleisch, große Menge Fleisch, schneiden Fleisch in Stücke und hängen auf Riemen, die mitgebracht. Haben auch mitgebracht Packpferde, um Fleisch tragen heim. Als fertig waren mit Aufhängen, gehen fort, umsuchen wieder Büffelspuren, Master Fox links und Master Bobs rechts. Das war nicht klug. Entweder dürftet ihr euch nicht trennen oder einer von euch, also jedenfalls du, musste bei den Pferden und bei dem Fleische bleiben.« »Vielleicht das richtig sein. Master Shatterhand es ja gut verstehen, besser noch als Bloody Fox und viel, viel besser als Master Bob. Bob reiten weit, sehr weit und nicht finden Spur von Büffel. Kehren endlich um, weil anfangen zu regnen. Da kommen Comanchen und ihn umringen. Er sich wehren, sie aber doch nehmen fangen Master Bob. Sie ihn fragen, was hier wollen und was hier tun, er nichts sagen. Sie nun schlagen Master Bob, er aber doch nichts verraten. Da sie reiten auf seiner Spur nach Regenberg, schicken Späher voraus. Späher kommen wieder und reden leise, was haben gesehen am Regenberg. Dann reiten fort, schnell. 3 reiten langsam nach mit Master Bob. Alsbald sind an Regenberg. Master Bob hören schießen. Dann hinkommen. Comanchen sind im Lager und beim Fleisch von Bloody Fox, er aber nicht da. An Erde aber liegen tote Insmen, erschossen von Fox, und er fort.« »So ist es also gewesen. So. Er war eher zurückgekehrt als du, und sie haben ihn überfallen. Er hat einige von ihnen erschossen und ist entflohen.« »Ja, war fort. Ganz fort. Mehrere ihm nach, aber später wiederkommen und ihn nicht haben funden.« Was taten die Roten dann? Sie binden Massa Bob auf Pferd, laden Fleisch auf Pferde und reiten fort. Wohin? Reiten fast 2 Tage, bis Bob war fangen in Zelt. Sie ihm sagen, das wollen holen auch Bloody Fox, und wenn ihn bringen, dann Massa Fox und Massa Bob sollen sterben an Marterpfahl. Hatte es sehr geregnet? Sehr. Regen gehen Massa Bob bis auf Haut. Da ist mir alles erklärlich. Zu welcher Tageszeit ist es gewesen, Bob? Als Massa Bob umkehren, es bald Abend sein. Und als kommen an Regenberg mit Insmen, es schon anfangen sehr dunkel werden. Fox ist jedenfalls zurückgekehrt, hat sich aber nicht ganz bis zu dem betreffenden Platze wagen wollen. Und wenn er es gewagt und also gemerkt hat, dass sie fort waren, hat er ihnen doch nicht folgen können, weil er im Dunkel ihre Spuren nicht sehen konnte. Früh aber war die Fährte verschwunden, denn das niedergetretene Gras hatte sich infolge des Regens bis dahin aufgerichtet. Er wusste nichts davon, dass die Roten dich getroffen und festgenommen hatten. Er glaubte, du habest dich verirrt und suchte dich. Er wartete vielleicht, als er dich nicht fand, den ganzen Tag auf deine Rückkehr. Als du nicht kamst, nahm er an, dass du möglicherweise die Roten gesehen habest. Ja, dass er wohl denken. Du konntest ja zurückgekommen sein, als sie ihn schon überfallen hatten. Sie bemerkten dich nicht. Du sahst, dass er fort war und rittest auch fort. Ja, heim zu Mutter Sanna. Das konnte er dir schon zutrauen, und da er den Roten nicht folgen konnte, weil er nicht wusste, wohin sie waren, blieb ihm nichts anderes übrig, als auch heimzukehren, um zu sehen, ob du dort angekommen seist. Aber als Massa Bloody Fox sehen, dass Massa Bob nicht da bei Mutter Sanna. So ist er wahrscheinlich wieder fort, um abermals nach dir zu suchen. Wer weiß, wo und wie lange er sich herumgetrieben hat, ohne dich zu finden. Nun aber er mich wiedersehen. Oh, oh, oh. Denn Massa Shatterhand bringen doch Massa Bob jetzt wieder zu Mutter Sanna und Massa Fox. Ja, wir bringen dich hin. Die Roten sind aufgebrochen, um euer Haus zu überfallen und Bloody Fox zu fangen und zu töten. Das sie sollen nicht wagen. Massa Bob sie erschlagen und erschießen. Alle, alle, alle. Niemand von ihnen leben bleiben, kein einziger. Er knirschte mit seinen Zähnen und das hatte etwas zu sagen, denn er hatte ein Gebiss, welches einem Panther Ehre gemacht hätte. Dann fuhr er fort. Ja, sie alle. Alle sterben, denn sie haben schlagen Massa Bob und ihnen nichts geben zu essen. Er haben viel Hunger und sie nichts tun, als nur darüber lachen. Nun, wir haben jetzt Zeit, dies nachzuholen. In meinen Satteltaschen ist Fleisch genug für dich. Geh hin und hole dir, was du essen kannst. Ja, Massa Bob sich holen. Er grad großen Hunger haben, als Massa Shatterhand kommen ins Zelt und ihn machen frei. Nun, davon habe ich nichts gemerkt, denn ich musste dich wecken. Du schliefst sehr fest. Oh, oh, oh. Massa Bob haben großen Hunger, auch wenn schlafen. Ihn träumen sogar von Hunger. Er holte sich Fleisch und aß. Er holte sich wieder welches und aß. Er holte sich abermals welches und aß, aß, aß, bis nichts mehr zu holen war. Was er im Essen leisten konnte, das wusste ich. So eine Portion wie heute aber hatte er noch nie verschlungen. Er erzählte uns dabei die Einzelheiten seiner Gefangenschaft im Tale der Hasen. Es war nichts für uns Wichtiges dabei. Wir fragten ihn nach den Beobachtungen, die er dabei gemacht hatte, bekamen aber nichts zu hören, was uns hätte von Nutzen sein können. Er war ein guter, treuer Kerl, mutig und klug in seiner Weise, aber Beobachtungen wie ein Westmann zu machen, das war ihm bei seiner geistigen Bescheidenheit nicht möglich. Ende von Abschnitt 13.